In den letzten 3 Tagen hatte Carlo alles versucht. Ewiges Warten in den Ämtern, lange Telefongespräche nach Bologna, die Zugfahrt nach München. Einige Sachen hatte er erledigen können, aber nicht alles. Vor allem das Diplom fehlte noch. Und morgen war schon der 19. September. Gerade war er noch einmal im Stadtkrankenhaus gewesen und hatte seine Mappe abgegeben. Er hatte gehofft, dass die Papiere vielleicht doch genügen würden. Aber nein, keine Chance. »Und der Rest?«, fragte die Sekretärin sofort. Carlo zuckte mit den Schultern. »Vorhin war noch kein Fax aus Bologna da, aber vielleicht ist es ja inzwischen gekommen.« »Schauen Sie nach. Ich bin bis 19 Uhr hier. Ohne diese Nachweise werden Sie nicht einmal zu dem Gespräch zugelassen.« »Und wenn ich Sie morgen Vormittag bringen würde?« Sie schüttelte erbarmungslos den Kopf. »Das ist zu spät. Ich muss die Mappen der Kandidaten heute Abend noch weiterreichen. Die Mitglieder der Kommission wollen sich die Unterlagen natürlich schon vorher anschauen. Sie haben schon so kaum Zeit. Morgen früh wird es eine Sitzung geben und dann wird eine Liste für die Gespräche am Nachmittag ausgehängt. Alles muss sehr schnell gehen.« Carlo stand auf. »Wer ist denn eigentlich zuständig für die Bewerbungen?« »Die Leiterin der Kommission ist Frau Dr. Heinigen.« »Vielleicht könnte ich Sie ja heute kurz sprechen, um ihr das Problem zu erklären.« Wieder dieses energische Kopfschütteln. »Nein, ich glaube nicht, dass die Frau Doktor dazu bereit wäre. Außerdem«, sie sah auf die Uhr, »ist sie gerade gar nicht im Haus. Sie ist im Dienst, unterwegs.«